Rotkäppchen und der Wolf. Das war der Titel. Rotkäppchen ging durch den Wald. Wodurch sollte sie auch sonst gehen? Rotkäppchen ging durch den Wald und wollte Beeren pflücken. Und Rotkäppchen hatte ein ganz doll rotes Käppchen auf. Und es wollte Blaubeeren pflücken, Himbeeren, Erdbeeren. Und wie es so durch den Wald ging und nach Beeren suchte, da hörte das Rotkäppchen plötzlich eine Stimme, die da rief: Hilfe! Hilfe! Schnappelt die Pappelt die Zupf um. Wow. Und Rotkäppchen, erstaunt, biegt das Blaubeerbüschlein zur Seite und sieht in einem kleinen Waldsee war das? Also glauben Sie nicht, dass das ein Freund von mir ist, der ist mir schon vom Bahnhof aus nachgelaufen. Also Rotkäppchen entdeckt also in einem kleinen Waldsee hinter dem Blaubeerbusch, entdeckt sie den Wolf von wilden Buschmännern umgeben, hätte ich bald gesagt. Den Wolf kurz vorm Ertrinken. Und der Wolf ruft: Hilf mir, Rotkäppchen, hilf mir! Und Rotkäppchen sagt: Nein, nein, den Gag kenne ich. Nachher willst du meine Großmutter fressen und so. Nee, nee. Komm, alle, komm, Mensch, ich. Und dann fasst sie sich ein Herz und lässt sich breitschlagen und stürzt sich in die Fluten, nachdem sie ihr Käppchen abgelegt hatte. Krault zu dem Wolf und greift ihn so hinten am Schwanz und zieht ihn so sachte aus dem Wasser raus bis zum Ufer. Und als sie das Ufer erreicht haben, ein wunderschöner Prinz stand vor ihr. Mit kurzgeschorenem blondem Haar, metallic-blauen Augen und intelligenten Blick. Das gehört dazu. Und nein, das gehört nicht dazu. Und er spricht mit sanfter Stimme: Siehst du, Rotkäppchen, Märchen können auch wahr werden. Übrigens kannst du mich jetzt loslassen.